Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht eine offene Runde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss und möge bitte diese Nummer hier wählen, 0800 220 50 50 oder uns mailen, domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Marco und der Marco ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marco. Hallo, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen und jetzt war deine Stimme nicht lippensynchron. Ja, das ist nicht synchron, ich weiß. Das, weil es erst ins Weltall geht und dann wieder runter, das ja, dauert ein paar Sekunden. Ja, guck lieber nicht hin, das macht einen ja verrückt. So, um was geht's? Ja, ich hatte eigentlich gestern irgendwie angerufen, weil da war das Thema ja, ich bin schuld an etwas sozusagen. An einem Unglück, ja, oder? Richtig. Ja. Bei mir war es eigentlich nur noch so, dass ich noch so mit so einem Schuldgefühl ganz gut zu kämpfen habe, weil mir vor 2 Wochen hier bei meiner Arbeit was ziemlich Unschönes passiert ist. Was arbeitest du? Ich bin Krankenpfleger und arbeite im Moment als Nachtwache in einem Altenheim. Ah ja. Ja. Relativ niedliches Ding und relativ familiär alles und wir kennen uns hier halt alle relativ gut. Und ja, vor 2 Wochen ist meine Vizechefin sozusagen, also die Pflegedienstleitung nennt sich das, die ist bei uns hier auf dem Flur umgekippt, die hatte wohl einen Krampfanfall, ist so unglücklich mit dem Kopf aufs Geländer geschlagen, dass sie sich da ziemlich schwer verletzt hat und wir haben sie dann erst nach 5 oder 10 Minuten ungefähr gefunden und da hat sie schon in 3 Litern Blut gelegen. Ach du liebe Zeit. Und nachts, am Abend? Ja, ja, also ich bin dummerweise immer zu früh da, was heißt für sie war es im Grunde erstmal gut, dass ich zu früh da war, weil da noch einer mehr da war. Aber ich hatte eigentlich noch gar keinen Dienstbeginn, sie hat mir aber schon die Sachen erzählt, die man so für die Nacht braucht. Und sagte dann nur sowas wie, ich gehe nochmal in die Wäscherei und mache da noch ein bisschen klar Schiff. Und wollte dann noch einer Kollegin was helfen nach 10 Minuten. Und als sie da gefehlt hat, da haben wir halt gemerkt, so, die ist irgendwie weg. Und dann ist die Kollegin halt hoch und da haben wir das dann halt relativ schnell gesehen, was da los ist. Hatte sie 3 Liter Blut schätzungsweise verloren? Ja, also ich kann es jetzt nicht sagen, aber also gefühlt waren es mindestens 5 und ich denke real waren es irgendwie 2 bis 3 Liter, die da schon lagen, als wir halt ankamen. Da muss sie ja sehr heftig gefallen sein. Richtig heftig. Wie geht es ihr? Die ist gestorben. Die ist gestorben. Ja, ja, das war dann sehr dramatisch so. Dann haben wir halt sofort angefangen mit so Reanimationsgeschichten und haben versucht, ihre Atmung und ihren Puls wiederzukriegen sozusagen und haben den Notarzt gerufen natürlich. Und das lief dann alles ziemlich schnell ab. Das ist ja dann wie so ein Film im Grunde. Ja. Also, kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich weiß halt, dass wir das einigermaßen gut hingekriegt haben, bis der Notarzt kam. Ja. Sie hat aber in der ganzen Zeit selbst nicht geatmet und keinen Puls gehabt, was ja schon mal schlecht ist. Und ja, der Notarzt war dann eine gute 1,5 Stunden hier und hat versucht, ihren Kreislauf sozusagen wiederzubekommen. Hat das dann auch geschafft. Hat sie noch ins Krankenhaus begleitet, aber da ist er dann gestorben. Was für ein Drama. Die Frau war eigentlich gesund und fit. Ja, die war 43 halt. Ne? Und na gut, das heißt ja noch nicht, dass sie gesund ist, aber sie war gesund. Ist halt immer so die Frage, also es scheint so zu sein, das kriegt man dann ja immer alles hinterher erst so raus, dass sie in dieser Schlüsselposition schon leicht überlastet war und so zu Depressionen geneigt hat. Na gut, aber daher... Und, Depression heißt jetzt ja noch nichts, aber ich glaube, oder wir glauben mittlerweile, dass sie das mit Schmerzmittelkonsum in irgendeiner Form ein kleines bisschen kompensiert hat. Aber sag mal, wie ist denn diese Frau gefallen, dass sie so stark geblutet hat? Also die muss, wir haben es natürlich nicht gesehen, aber so was das Blut halt so hergab, muss sie mit dem Kopf gegens Geländer geknallt sein. Das ist halt so ein Holzgeländer. Und muss da so unglücklich draufgefallen sein, dass sich das Nasenbein oder sonst irgendwas Richtung Gehirn geschoben hat und da dann halt eine Blutung ausgelöst hat. Und wir konnten halt erst auch überhaupt nicht beatmen, weil aus Mund und Nase nur das Blut in Strömen lief. Ne? Und wir haben natürlich hier im Altenheim zwar so das ein oder andere da, was man für sowas braucht, aber es ist halt doch kein Krankenhaus, ja, wo klar, dann halt sofort jemand so vor Ort ist. Ne? Wie war denn das Verhältnis zu dieser Vize-Chefin? Ja, ich würde mal sagen, normal. Also wir haben uns weder gehasst noch geliebt. So. Ja. Ne, das war ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Man hatte sicherlich mal dienstliche Differenzen, aber im Großen und Ganzen war das in Ordnung. Aber hier liegt ja, du hast es gerade ja auch relativiert schon am Anfang, eine Schuld deinerseits liegt da ja überhaupt nicht vor. Ja, nee, das glaube ich nicht, aber es ist halt so, dass ich auch danach dann weiter Nachtwachen gemacht habe und das ist halt ein ganz, ganz unschönes Gefühl, dann immer wieder an derselben Stelle vorbeizugehen und das dann wieder vor Augen zu haben erstmal. Du hattest in der Nacht dann noch Dienst. Ich habe dann noch weitergewacht. Sag mal, dann kam auch noch die Kripo und hat mich halt wegen unterlassener Hilfeleistung oder Verdacht auf unterlassene Hilfeleistung oder eben auf ein Gewaltverbrechen befragt. Und da bin ich dann ganz gut flach auf der Bereifung nach Hause gegangen irgendwann. Ne? Das glaube ich. Aber du hast den Dienst dann noch durchgezogen, den die ganze Nacht? Durchgezogen. Es ist ja auch so gewesen, dass mein Chef kam dann auch noch dazu. Den haben wir dann irgendwann angerufen und der fragte dann halt auch, ob ich jetzt irgendwie überhaupt noch in der Lage bin zu arbeiten. Aber in so einem kleinen Betrieb ist halt so, wenn dann einer ausfällt, dann muss man den halt irgendwo erstmal wieder aus der Luft zaubern. Und sag mal, wer hat denn dieses viele, viele Blut weggewischt? Das habe ich gemacht, mit einer Kollegin dann morgens, ja. Das ist aber, also das war dann halt noch so, dass die Kripo da oben diesen ganzen Ort sozusagen begutachtet hat und das da alles nochmal genau beschrieben und vermessen hat und so weiter und dann konnten wir das erst ganz früh morgens machen. Also die Sache ist aber komplett geklärt, dass es halt ein Unfall war und ein tragisches Unglück letztendlich von und für die Frau. Ist es denn heute für dich klar, dass du da ganz schuldlos dich fühlst? Ja, ich denke, das ist bei mir auch so ein klein bisschen irgendwo narzisstisch verwurzelt, weil ich halt schon manchmal dazu neige, mir so den Schuldschuh gerne anzuziehen und das war in dem Fall so, denke ich. Und ich habe halt nur gestern einfach so bei der Thematik gedacht, ach ja, Mensch, irgendwie hast du doch noch ganz schön Schuldgefühle, aber die sind halt vollkommen intellektuell, vollkommen falsch da an dem Platz. Selbst wenn man hier irgendwie spekulieren würde, hätte ich dieses gemacht, jenes gemacht. Ganz genau. Du hast ja alles gemacht. Ihr habt alles gemacht. Ja, aber ich habe es sehr oft wieder mental durchgespielt halt. Mhm. Also hätte man was anders machen können, hätte man vielleicht am Verhalten vorher was bemerken müssen oder so. Ja. Aber sag mal, bist du mit dieser Fragestellung, wenn du Krankenpfleger in einem Altenheim bist, nicht auch ganz oft konfrontiert, wenn irgendwas passiert, dass du hinterher sagst, Mensch, hätte ich vielleicht doch schneller den Krankenwagen geholt oder hätte der alten Frau, dem alten Mann das und das Gutes getan? Also im Akutkrankenhaus, wo ich früher gearbeitet habe, hat man sich schon eher mal so Gedanken gemacht. Aber hier im Altenheim ist mir das noch nicht passiert eigentlich. Aber da gibt es doch auch sicher öfters mal, gerade nachts, dramatische Zwischenfälle, wo du schnell handeln musst, oder? Ja, aber das war bisher eigentlich immer relativ gut verlaufen, sage ich jetzt einfach mal. Also da habe ich bisher auch, muss ich sagen, immer so nach Gefühl und Erfahrung so reagiert, wie man es halt sollte, denke ich mal. Und wie viele Leute liegen oder bewohnen das Alten? 40 Bewohner. Ne? Das ist klein, wirklich, ne? Ja, das ist wirklich sehr klein, sehr niedlich. Es ist halt auf dem Dorf gelegen, so mit Hühnern und so weiter. Mhm. Das ist schon ganz süß. Ja. Wie oft kommt es denn in diesem kleinen Altenheim vor, dass es nachts zu einem dramatischen Vorfall kommt bei den alten Leuten? Also ich kann es jetzt nur von der Nachtsituation sagen, die ich hier habe seit gut 2 Jahren. Und da war das vielleicht, ein Dutzend Mal oder so. Ja. So das ungefähr 10 bis 15 Mal, würde ich sagen. Sind das dann akute, lebensgefährdende Situationen? Ja. Also das kann halt mal ganz schnell gehen, dass jemand stürzt und dann sowas passiert von den Alten. Mhm. Da ist man aber auch relativ drauf gefasst, dass eben sowas passiert oder weiß, dem geht's nicht gut, da muss ich öfter gucken oder sowas. Sind denn während deiner Nachtschicht auch schon Leute gestorben? Ja, aber nicht an solchen Notfällen, sondern halt der natürliche Tod, sozusagen. Und dann warst du zunächst erstmal alleine mit der Situation? Richtig. Wie ist das für dich? Ja, das ist, also man wird ja in der Ausbildung auch darauf vorbereitet und kann sich da auch selber so ein kleines bisschen irgendwann reinfühlen. Es ist immer eine sehr persönliche Sache, finde ich, wenn jemand stirbt. Und wenn eine Sterbebegleitung gut läuft, also wenn man sich Zeit für denjenigen nehmen kann und auch wirklich... Also du hast dann auch schon daneben gesessen, wo du wusstest, es geht jetzt zu Ende und ich begleite diesen Menschen jetzt bis zu seinem letzten Atemzug. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Wenn jetzt hier mehrere in der Situation gleichzeitig wären, dann müsste man halt gucken, wie man es macht. Aber eigentlich war das bisher immer nur einer und da ging das ganz gut. Empfindest du das als eine sehr schwierige Tätigkeit, will ich mal sagen, wenn du dann in die Situation kommst, dass ein Mensch stirbt und du musst das begleiten, den Vorgang? Also hier in der Altenpflege nicht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kinderkrankenhaus arbeiten würde, wüsste ich nicht, ob ich so gut könnte. Ja. Und ich habe auch schon ambulante AIDS-Betreuung gemacht, da war das auch manchmal eine etwas andere Sache. Aber wo es halt hingehört, sage ich mal, ans Ende des Lebens, da kann ich das ganz gut handeln. Mhm. Gab es denn dennoch schon mal sehr traurige Situationen, die du dann auch mit nach Hause genommen hast? Ja. Aber das hat wiederum nichts mit der Arbeit zu tun, sondern das war eigentlich eine Situation, die mir im Familienleben, im sehr frühen Familienleben passiert ist. Und wie gesagt, darum glaube ich, dass ich mich auch öfter mal mit so Schuldgefühlen rumquäle. Also mein Onkel hat sich, also meine Mutter hat nur einen Bruder und der hat sich, als ich 5 Jahre alt war, das Leben genommen. Mhm. Und die Familie ist damit sehr ungünstig umgegangen, sage ich mal. Die haben das ziemlich schnell unter den Teppich gekehrt und so kleine Kinder, wenn die da drum rum sitzen, die glauben dann ja immer, sie sind an allem schuld und das ist, glaube ich, bei mir passiert. Mhm. Aber also ich versuche da immer so ein kleines bisschen jetzt so den erwachsenen Menschen zu sehen und ich glaube, ich habe da einen langen Weg gebraucht, um da hinzukommen, aber mittlerweile habe ich da keine Schuldgefühle mehr. Mhm. Wobei meine Frage gerade war, ob du in deiner Tätigkeit als Krankenpfleger in der Nacht, wenn du jemanden begleitet hast beim Sterben, ob es da schon mal so traurige Situationen gab, die du dann mit nach Hause genommen hast? Ja, dass die nicht sofort weg sind oder dass man die nochmal wiederbekommt, so das habe ich auf jeden Fall schon gehabt, klar. Deiner Erfahrung nach sterben Männer einfacher als Frauen? Schneller? Ja und nein. Also ich würde sagen, das kommt ganz auf die Persönlichkeiten an. Ich sag mal so, hier ist es jetzt so, dass man hier viele, ich sag mal, deutsche Männer hat oder sowas oder alte Männer. Bei jüngeren Männern habe ich das schon erlebt, dass die ganz anders reagiert haben. Und also ich glaube, dass wie haben die reagiert? Dass die schwerer loslassen konnten. Ja, gut, wenn man jung ist, ist das ja vielleicht auch noch verständlicher. Auf jeden Fall. Ja. Aber die sind ja wiederum auch nicht bei dir. Männer, die können das, glaube ich, ganz gut loslassen. Was meinst du denn mit jungen Männern? Junge Männer, die bei dir sind, sind ja auch keine jungen Männer mehr. Ja, hier im Heim sowieso nicht. Die sind dann 68 oder sowas. Ja, genau. Also es gibt auch schon mal welche, die dann so mit Mitte 50 so krank sind, dass die halt sterben. Das hatte ich halt schon. Mhm. Und da merkt man eben doch, dass erstens mal von der Lebenssituation was ganz anderes ist, dass die halt noch ganz andere Perspektiven vielleicht im Kopf hatten. Mhm. Aber verstehe. So. Ist ja auch verständlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Marco, diese Geschichte, die du anfangs erzählt hast, klar, da trägst du keine Schuld, aber dass man das natürlich auch eine Weile im Kopf behält, ist ja auch völlig klar. Den Anblick, der Vorgang, das ist natürlich schon dramatisch. Ja. Völlig klar. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir, Marco. Danke auch. Gerne. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter gleich mit der Sabrina, die ist 19. Guten Morgen, Sabrina. Hallo? Hallo. Ja, Sabrina. Hi. Hi. Um was geht's bei dir? Also, wie jede 19-Jährige oder jeder Jugendliche halt, hat jeder ein Idol. Und bei mir war es halt, Gott sei Dank ist es vorbei, ich hatte halt einen Star in meinem Kopf. Ein Star? Ja, die Paris Hilton hatte ich halt, war ich jetzt mal als mein Idol genommen. Paris Hilton? Ja. Aha. Ja. Ich lache so ein bisschen, weil das so ein, für mich ist das so eine Trash-Frau. Ja, eine ganz coole Frau, die ich wirklich über alles, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde alles dafür geben, dass ich so bin wie sie. Nur ich bin in einem Heim aufgewachsen. Ja. Und wurde auch, ich sag mal, deswegen, weil ich mich so stark verändert und wirklich auch zu diesem Idol kommen wollte, stark misshandelt. Misshandelt? Von wem? Von meinem Vater. Ich wurde geschlagen. Aber du warst doch im Heim, hast du gerade gesagt. Ja, dadurch bin ich ja in diesen Heim geraten. Wie alt warst du? Als du ins Heim kamst, wie alt warst du da? 17. Ach so, so spät. Ja. Und wegen dieser Paris Hilton-Geschichte letztendlich? Ja, wegen dieser Geschichte, weil genau. Weil deine Eltern damit nicht mehr umgehen konnten? Genau. Und dein Vater dich deshalb sogar geschlagen hat? Ja, ich habe halt ich bin ein sehr dunkler Typ gewesen. Und wie jeder weiß, Paris Hilton ist eine ganz blonde Frau. Ich habe die Haare ganz kurz schneiden lassen. Hab meine Haare auch verhellern lassen. Hab mir einen Hund zugeschaffen, was ich nie durfte. Hab's erst heimlich getan. Was hast du? Ein? Einen Chihuahua-Hund habe ich mir anschaffen lassen. Ach, so wie die Paris auch. Ach so, ja, wusste ich jetzt nicht. Und hab ihn halt versteckt bei einer Freundin. Damit meine Eltern halt nicht davon wussten. Und ja. Was hast du noch gemacht, was deine Eltern oft auf die Palme gebracht hat? Ich bin 1,75 Meter groß und habe dadurch auch sehr, sehr viel abgenommen. Ich habe nichts mehr gegessen, was meinen Vater, vor allem auch meine Mutter, sehr depressiv gemacht hat. Die haben sich halt totale Sorgen darüber gemacht. Also nichts mehr gegessen, weil du so dünn sein wolltest wie Paris Hilton. Wie sie auch, genau. Ja. Ich habe das gerade mit den Haaren nicht richtig verstanden. Die ist blond. Du bist dunkel. Wieso hast du dir die Haare? Wieso hast du dir die Haare abschneiden lassen und sie dir nicht blond gefärbt? Ich habe sie auch blond gefärbt. Ich habe meine Haare geschnitten und habe sie auch blond gefärbt. Ach so. Komplett. Alles klar. Damit ich halt so aussehe. Nur heute habe ich einfach, ich rufe einfach aus diesem Grund an, ich habe heute einfach draus gelernt, dass viele Jugendliche einfach das akzeptieren sollen, das, was sie sind. Ich habe auch eine Therapie gemacht. Das heißt, heute mit 19, nur sind 2 Jahre vergangen. Genau. ist das nicht mehr dein absolutes Lebensidol, Paris Hilton, sondern du bist davon weg? Auf gar keinen Fall. Und hast einen Lernprozess hinter dir? Ganz genau. Wie bist du denn, wie hat das denn geklappt bei dir, dass du plötzlich auf die dir auf die Schliche gekommen bist und hast gesagt, Mensch, ich hab's übertrieben? Ja, ich habe ja auch, muss ich dazu sagen, ganz viele Freunde verloren. Mhm. Dadurch, also durch diese Geschichte. Mhm. Ich habe in dieser Therapie habe ich verschiedene Menschen, sage ich jetzt mal, ältere Menschen, auch jüngere Menschen kennengelernt, mhm. die mir halt auch ganz andere Sachen gezeigt haben, die eigentlich viel wichtiger sind im Leben, wie was? Das Berufsleben zum was, Beispiel. Was denn zum Beispiel? Wie das Berufsleben zum Beispiel? Genau, ich habe meinen Abschluss gemacht. Ich habe eine zweijährige Ausbildung hinter mir, also eine schulische Ausbildung. Ja. Habe ich hinter mir. Als kaufmännische Angestellte. Aber weißt du, klar, das sind immer so logische Sachen. Es gibt wichtige Dinge, als vielleicht für einen Star zu schwärmen. Aber das muss einem ja im Herz auch irgendwie überzeugend rüberkommen. Gab es da irgendeine Situation, wo es bei dir Klick gemacht hat, wo du sagtest, Mensch, ich war auf dem völlig falschen Dampfer? Erstens dadurch, dass ich eigentlich nicht viel Geld gehabt habe, dass ich auch selbst, sag ich jetzt mal, auch klauen musste fast Geld, damit ich mir Klamotten kaufe von so. Weiß ich nicht wie viel an Euros, damit ich über meine Runden komme und einfach wirklich den Style habe. Den sie hat. Wo ich mir einfach gesagt habe, dass ich mir das eigentlich nie leisten könnte. Du hast gerade so gesagt, ich musste fast klauen. Können wir das fast wegstreichen? Du hast geklaut? Ja. Ja. Habe ich, ja. Gab es Konsequenzen? Hat man dich erwischt? Also nicht in dem Sinn, dass ich in einem Laden gegangen bin. Ich habe von meinen Eltern halt oft viel Geld geklaut. Wie ist denn heute jetzt, nachdem du wieder unter uns bist, sag ich mal, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, auch wenn viele jetzt sagen würden, ich akzeptiere meine Eltern deswegen nicht, weil ich vielleicht geschlagen wurde oder was auch immer. Aber heute ist das Verhältnis super. Muss ich dazu sagen. Wohnst du wieder bei deinen Eltern? Ich wohne wieder bei meinen Eltern. Ah ja. Und wie lange warst du denn im Heim? Ich bin jetzt 19, ich bin mit 17 reingekommen und 18,5 bin ich nach Hause. Wie viel, du bist mit 17 in das Heim gekommen, wegen dieser Paris Hilton-Geschichte. Wie viele Jahre vorher hast du dich denn da so reingesteigert? Wie viele Jahre vorher? Hm? 4 Jahre. Vier Jahre? Ja. Also mit 13, 14 ging es so los. Das ist ja Wahnsinn, so jung schon. Die hat ja so in der Öffentlichkeit so ein Image als irgendwie so eine Dumpfbacke. Das, genau. Das hast du aber nicht so gesehen. Das habe ich nicht so gesehen. Mhm. Ich habe einfach nur dieses Aussehen in meinem Kopf gehabt. Mhm. So, dass ich einfach das bin, was sie wiedergibt. Ja, verstehe. Mhm. Aber da finde ich das eine ganz erstaunliche Entwicklung, die du genommen hast. Und Kehrtwende. Viele schaffen das nicht. Viele fassen das nicht. Und was mir heute einfach, ich würde alles dafür geben, dass ich all die Freunde wieder habe, die ich vorher auch gehabt habe, die ich aber heute auch irgendwo im Stich gelassen habe. Aber kann man die nicht vielleicht wieder zurückgewinnen, indem man sie überzeugt, ich bin jetzt wirklich, ich habe mich verändert? Ja, ich meine, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt da, dass man ein bisschen was erwachsener, sage ich jetzt mal, geworden ist. Und zwischendurch sieht man die Leute und das wird sich entwickeln, da bin ich mir auch klar. Aber weißt du, Sabrina, es ist ja kein Ding so schlecht, dass es nicht irgendwie eine gute Seite hätte. Du hast was Extremes durchgemacht. Du hast extreme Sachen zu Hause erlebt, du warst im Heim, du hast dich völlig paranoid in eine Star-Idee hineingesteigert und hast es selbst geschafft, da wieder rauszukommen. Genau. Das ist schon eine gute Lebenserfahrung, die dich auf jeden Fall irgendwann auch weiterbringen wird in anderen Bereichen. Und dadurch möchte ich einfach anderen Leuten sagen, weil wenn ich heute dann einfach mal nur sehe, wenn dann jemand sich über eine Therapie lustig macht oder sonstiges lustig macht. Hm. So etwas kann einfach nur weiterbringen. Ich finde, das ist irgendwo eine Weiterbildung, wenn man einfach eine Therapie macht. Egal, man muss es früh genug, auch wenn man es spät sieht, wenn man diese Therapien macht. Also ich meine, also wenn man auch wirklich einen Grund hat dafür, ne? Genau, sagen wir es mal so. Man kann tausende von Therapien von mir aus auch durchführen. Ja. Aber wenn man so eine Therapie durchführt, das ist, ich glaube, ich weiß nicht, es gibt nichts Schöneres, ein besseres Erlebnis, ich weiß nicht. Also ich bin so dankbar. Das klingt sehr gut und ich freue mich, dass du auf einer anderen Schiene jetzt wieder bist. Was sind deine beruflichen Wünsche? Wo möchtest du hin? Also ich möchte im kaufmännischen Bereich bleiben. Ah ja, und da dann auch weiter dich ausbilden lassen und irgendwann einen Job finden, ja? Genau. Sabrina, danke, dass du angerufen hast. Interessante Geschichte, habe ich so in der Art auch noch nicht gehört. Und du hast sicher vielleicht den einen oder anderen angesprochen mit dem, was du gesagt hast. Genau. Alles Gute. Schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war Sabrina und es geht weiter mit der Susanna. Und die ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Susanna. Ja, jetzt bin ich etwas überrascht. Weil wir dran sind jetzt schon. Genau. Ich habe mir das alles angehört und mich hat das Ganze etwas mitgenommen, was der junge Mann erzählt hat vor der jungen Dame. Es hat mir sehr, sehr leid getan und auch sehr weh getan. Bei mir geht es um Folgendes. Mein Vater ist verstorben am 27.03. In diesem Jahr? Ja. Ja. Also vor kurzer Zeit. Ja. Er ist am 7. beerdigt worden. Und bei mir ist einfach, ich sitze jetzt allein im Wohnzimmer, mein Mann ist im Bett. Ich komme damit gar nicht klar. Ist dein Vater plötzlich verstorben? Ja, ganz plötzlich. Was hat er gehabt? Mein Vater war, er war krank. Er hat Asthma gehabt und auch was mit dem Herzen und Blutdruck und all solche Sachen. Aber nicht eine ganz schwere Erkrankung, wo man den Tod erwartet hätte, das nein, nicht? Nein, nein, nein, das nicht. Sind suspekte Sachen halt, die ich jetzt im Nachhinein irgendwie, wie soll ich das sagen, die ich jetzt irgendwie sehe. Ich finde irgendwelche Überweisungen zu irgendwelchen Ärzten, also ist alles sehr suspekt. Woran ist er denn letztendlich gestorben? Mein Herzen? Vater ist erstickt. Erstickt? Ja, mein Vater war mit seinem besten Freund im Auto unterwegs. Sie waren unterwegs zu einer sehr guten Bekannten. Ja. Und mein Vater war, also ich wohne in einem kleinen Ort, mein Vater ist ungefähr 20, 25 Kilometer von mir entfernt gewesen. So, mein Vater war zu dem Zeitpunkt 10 Kilometer von mir entfernt und war als Beifahrer im Auto. Und sein Freund hat halt gemerkt, dass es ihm nicht gut geht, hat halt angehalten, hat ihn rausgezogen, hat halt Gott sei Dank geistesgegenwärtig den Notarzt gerufen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Mann das geschafft hat, also Hochachtung. Und hat halt versucht, ihn er hat ihm das Hemd aufgerissen, er hat Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Der Notarzt kam auch direkt, hat ihn eine halbe Stunde reanimiert, aber mein Vater war tot. Aber an was ist er denn erstickt? Oder warum ist er erstickt? Ja, also er hat ein, und das ist die Geschichte, ich hatte 9 Tage vor dem Tod meines Vaters mit ihm telefoniert. Und mein Vater hat einen wahnsinnigen Hustenanfall am Telefon bekommen. Und da habe ich so, also wir haben ein sehr liebevolles Verhältnis, also ein ganz intimes Verhältnis gehabt. Also jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber ja, natürlich. Wirklich, ich bin das älteste Kind von 3 und ich war sein ganzer Stolz, also alle 3 Kinder. Aber wir haben immer am meisten auch über Sachen geredet, wo die anderen nicht drüber geredet haben. Auch über Frauen und was weiß ich was. Und wir konnten uns auch einiges erzählen. Also er hatte einen starken Hustenanfall, der dich besorgt hat wahrscheinlich. Ja, und da habe ich gesagt, Mensch, weißt du, also wir sind Jugoslawen und da hab ich immer zu ihm gesagt, Maturi, und das heißt Alter, aber liebevoll. Und da habe ich gesagt, Mensch, gehst du aber morgen bitte zum Arzt, mach mir keine Sorgen und so. Und sagte, Mensch, ich ärgere mich so, jetzt rufst du mich an und ich krieg diesen Hustenanfall. Das hat ihn so geärgert. Hat man denn jetzt im Nachhinein rausbekommen, ob es damit irgendwie zusammenhing, die Erstickung? Ja, also definitiv. War mit der Lunge irgendwas nicht in Ordnung? Ja, oder? Genau. Definitiv, ich habe jetzt über, es waren viele Freunde bei der Beerdigung, die jetzt am 7. war. Und gab es denn eine Obduktion? Nein. Nein. Also dieser Notarzt, der hat halt gesehen, okay, dieser Mann ist erstickt. So viel ich jetzt den Rechnungen nachzufolgen, die ich jetzt habe hier von dem Bestatter und alles, wo er 2 Tage lag. Ich habe meinen Vater zu mir in meinen Ort geholt, wo ich lebe. Mein Vater wurde halt nach links und rechts gedreht, was so schon brutal in meinem Kopf abgeht. Also kein Fremdverschulden, kein gar nichts. Mein Vater ist wirklich, er hat einen Asthmaanfall bekommen und ist erstickt. Wenn man das dann so erfährt als Tochter, der Vater ist erstickt, da kriegt man ja einen zusätzlichen Schock. Man ist ja schon geschockt, dass er gestorben ist. Ja. Und das Ersticken, da denkt man ja, Gott, was hat der Mann für eine Qual vielleicht gehabt? Genau. Macht dir das besonders noch zu schaffen, wie er so die letzten Minuten dann bewusst wahrgenommen hat? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und dann kommt noch das Schlimme. Er war mit seinem besten Freund auf dem Weg zu einer Bekannten, die ich gesagt habe. Und sie erzählte mir, vielleicht, sie hat es gar nicht böse gemeint, sie wollte mir einfach nur die letzten Worte meines Vaters geben. Er hatte sie eine Stunde vorher angerufen, hat gesagt, auch in Jugoslawien, hat sie gesagt, ach Mensch, guck mal, ich habe es noch nicht geschafft zu essen, bitte koch mir was Leckeres, ich bin noch so hungrig. Und das hat sie mir halt erzählt. Das hat er gesagt, ich bin so hungrig. Ich bin so hungrig. Also das waren die letzten Worte zu dieser Frau. Genau. Die letzten Worte... Überhaupt eigentlich, glaube ich. Na gut, aber die werden ja im Auto noch ein bisschen gesprochen haben. Ich weiß nicht, der Freund von meinem Vater hat ihn gefragt, Drago, was ist mit dir los? Und hat er gesagt, krieg keine Luft, krieg keine Luft. Das hat er mir halt erzählt. Ich war ja nicht dabei. Was ist mit deiner Mutter, Susanne? Meine Eltern waren geschieden. Ja. Mein Vater war zweimal verheiratet und aus dieser zweiten Ehe habe ich noch eine Halbschwester. Also eine wichtige Bezugsperson, dein Vater? Sehr, sehr. Also ich war so der kleine Rebell. Mein Vater war so ein bisschen früher, wo ich Kind war, ein bisschen altmodisch. Ne? Mädchen das, Jungs das. Aber ich habe mir meinen Vater, hört sich jetzt lächerlich an, aber wirklich erzogen. aber auf eine liebevolle Art. Wie alt ist dein Papa geworden? 67. 67, das ist auch kein Alter. Nein, überhaupt nicht. Am 27.03. gestorben. Ja. Und das ungefähr 10 Kilometer von mir entfernt. Und das macht mir zu schaffen. Dass er halt, dieser Gedanke, dass er Hunger hatte, dass er nicht so weit weg war. Und dass er einfach erstickt ist. So. Ja. Und das Erste, was ich mit meinem Bruder halt, ich habe meinen Bruder nicht anrufen können, das musste mein Mann machen. Ich habe erst gemeint, okay, lass uns den Pauli, also meinen Bruder, lass uns ihn erst morgen anrufen. Da hat mein Mann gesagt, das geht nicht. Ist genauso ein Kind wie du von ihm. Ja, das muss man dann auch sofort machen. Genau, und das hat mein Mann dann gemacht. Ich habe nachher auch mit meinem Bruder telefoniert und er kam am nächsten Tag auch. Und wir sind auch in diese Leichen, zu diesem Leichenbestatter gefahren. Das heißt, ihr und du hast ihn nochmal gesehen? Ja, und das Krasse war halt, mein Bruder, der stand nur da, voll fertig, wirklich, also das hat mir so leid getan, ihn so traurig zu sehen, aber... Wie hast du das denn empfunden, deinen toten Vater zu sehen? Er sah aus, als ob er schläft. Weißt du, so ich kenne das ja noch, als ich Kind war. Mein Vater lag manchmal nachmittags auf dem Sofa. Das habe ich von ihm geerbt, wahrscheinlich so Mittagsschläfchen. Aber das ist doch dann eine friedvolle Erinnerung, wenn er so, wenn du ihn so gesehen hast. Das ist er sah total super süß aus. Wirklich, kann es nicht anders erklären. Ich werde dieses Bild auch nie aus meinem Kopf bekommen, will ich auch gar nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss meinen Vater anfassen, das habe ich halt getan. Und diese Haare, die waren so weich. Also die Hände hätte ich nicht berühren können. Das, ich weiß nicht warum, aber die Haare habe ich berührt. Und dann hatte ich halt seinen Kopf in der Hand. Und er war, ich habe jetzt mit einigen Leuten geredet, die auch so diese Erfahrung gemacht haben. Das war wie ein kalter Stein. Und das ist das alles. Und das kommt jetzt. Aber lass mich kurz mal was fragen. Ja, bitte. Du hast seinen Kopf anfassen können. Ja, seinen Kopf, aber seine Hände nicht. Warum? Ja, gute Frage. Nicht aus Angst, dass er auf einmal hochschreckt oder sowas. Aber nee, das konnte ich nicht, weil diese Hände immer, er hat immer seine Hand, also wir sehen uns sehr, sehr ähnlich. Ich bin das einzige Kind, was wirklich so aussieht wie er, obwohl ich ein Mädchen bin oder eine Frau. Aber wir haben die gleichen Augen, wir haben so ein bisschen mongolischen Einschlag und so ein bisschen Schlitzaugen, sage ich mal. Hat die Hand eine besondere Symbolik für dich? Ja, er hat oft meine Wange in seine Hand genommen. Und dann, das hätte ich nicht gekonnt. Das verstehe ich. Ja. Und das ist jetzt alles, weil man alles jetzt machen muss, weißt du, mit den Papieren und so. Und das kommt jeden Tag mehr und mehr. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich breche zusammen darüber. Und ich weiß ganz genau, mein Vater hätte das nie gewollt. Hätte er gewusst, ich sterbe dann und dann. Er hätte uns alles abgenommen. Er hätte es einfach gemacht, weil er uns drei Kinder so sehr geliebt hat. Seid ihr drei denn in engem Kontakt im Moment? Also mit meinem Bruder sowieso. Ja. Also mein Bruder und ich. Und wir haben ja halt diese Halbschwester und die haben wir 13 Jahre nicht sehen dürfen, weil diese Frau das nicht wollte. Ach so. Also das junge Mädchen ist ein toller Typ, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Die sucht den Kontakt zu meinem Bruder, weil die wohnen in der gleichen Stadt. Verstehe. Kannst du denn mit deinem, du sagst, du bist verheiratet? Ja. Kannst du mit deinem Mann sprechen? Ja, aber zwischendurch wird ihm das alles zu viel. Ja. Hast du Kinder? Nein. Nein. Nein, ich war auch vor 2 Jahren, ich hatte Krebs. Ja. Und ich, was ich meiner Mutter immer wieder sage, also ich bin froh, dass mein Vater mit der Gewissheit gestorben ist, dass ich geheilt bin. Das ist gut, ja. Das ist, genau. Und das ist sehr schön. Das macht mich einigermaßen... Das ist sehr schön, ja. Ja, zufrieden. Sag mal, dein Mann, du hast den Eindruck, dein Mann ist das zu viel, wenn du über deine Trauer sprichst? Nein, also er steht schon zu mir. Ja. Und er macht alles hin und her, nimmt mir sehr viel ab momentan, weil ich gehe auch normal arbeiten. Also ich vernachlässige nicht dieses normale Leben jetzt momentan. Nur ich bin dann schon mal, ich gehe dann irgendwie auf der Arbeit irgendwie ein Kämmerchen und heul dann gerade mal. Ja. Oder ich habe hier... Nein, du wolltest erzählen, warum ist dein Mann? Du hast gerade gesagt, ihm wird das dann zu viel. Wie merkst du das? erst bei der Beerdigung gemerkt. Mhm. Ich hatte geweint und geweint und geweint und er wollte mir ein Taschentuch geben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal bitte. Und dann sagt er, ich kann gerade nicht. Also ich konnte kein Taschentuch jetzt annehmen, weiß der Geier warum. Mhm. Und dann sagte er zu mir, ja, mir wird das auch langsam zu viel. Und das geht mir halt nicht aus dem Kopf. Vielleicht hat er das anders gemeint. Bitte. Ja, ich überlege gerade, wie er das gemeint haben könnte. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich meine, eine Beerdigung ist natürlich auch eine furchtbare Situation in den meisten Fällen, wo man dann in extremster Weise nochmal gepackt wird. Ja. Vielleicht meinte er das damit und meinte gar nicht mal deine grundsätzliche Trauer. Sondern, das kann sein, dass er auch irgendwie, vielleicht hätte er auch gar kein Taschentuch nehmen können. Vielleicht meinte er es so, wie du auch empfunden hast, weißt du? Das kann ja sein. Das kann sein, ja, okay, aber es war schon sehr seltsam. Man zuckt dann zusammen, ne? Und genau. Man nimmt das dann sehr genau. Ich überlege jetzt halt, wie ich weiter damit umgehe. Mhm. Ja, du musst etwas unternehmen. Wenn du so sehr jetzt destabilisiert wirst und gar nicht mehr weißt, wie du weiterkommen solltest, finde ich, dass du etwas tun solltest. Also ich funktioniere momentan. Ja gut, ja klar, das kann aber dann auch irgendwann zusammenbrechen. Und ja, das denke ich mir. Da hast du Angst. Ja, was heißt Angst? Ich ahne, dass es kommt. Mhm. Also es wird kommen. Also, ich bin nur ein Mensch und ich habe einfach nur Emotionen und ich bin wie alle anderen und ich drücke das jetzt alles irgendwo in eine tiefere Schublade und ich denke, es wird irgendwann mal hochkommen. Es gibt eine ganze Menge, was man machen kann. Das fängt von Trauergruppen, Trauertherapie, Trauerbegleitung. Es gibt eine ganze Menge. Da muss man nur gucken, was zu einem passt. Ich würde dich da gerne von meiner Psychologin beraten lassen, die dir so alles mal aufzählt und dir vielleicht auch ein paar Anlaufstellen gibt. Ja, gerne. Das würden wir sehr gerne machen, Susanne. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ja. Ich hoffe, dass wir dir weiterhelfen können. Ja. Ich wünsche dir für deine Trauerzeit jetzt viel Kraft und denke mal an deinen Papa, der ein Mädchen haben wollte, der es gut geht letztendlich. Ja, so, natürlich. Ja, ja genau. Ja. Liebe Susanne, du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne. Tschüss. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Marvin, 25. Guten Morgen. Morgen. Hi. Hi. Mach mal die Musik. Ich bin auf der Arbeit. Achso. Ich muss mal ganz kurz hier mit dem Arbeitstelefon telefonieren. Ja. Einen Moment mal. Ja, wir haben ja Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wo er arbeitet. Moin. Marvin? Ja. Ja. Was arbeitest du denn? Alles klar, machen wir. Wo bist du? So, da bin ich. Was machst du? Wo arbeitest du? Ich bin im Wachdienst und muss jetzt zu einem Einbruchalarm fahren. Achso, das heißt, wir können nicht reden. Doch, wir können reden. Doch, klar. Achso, du meinst ja, der Einbruchalarm kann warten, oder wie? Nee, ich kann auch während des Autofahrens telefonieren. Achso, okay, dann du musst es entscheiden. Das ist kein Problem. Okay, reden wir. Um was geht's? Ja, es geht darum, habe ich den Kollegen schon gesagt, dass ich schon seit 10 Jahren in der Ultraszene bin, beim Fußball. Ultraszene heißt Hooligan-Szene? Nee, Hooligan nicht. Das ist halt Ultras und halt diejenigen beim Fußball, die sich halt um die Choreografien kümmern und zu 100% hinter ihrem Verein stehen. Was heißt das konkret? Ja, die sich halt um alles kümmern. Ultra hört sich für mich so krass an, gewalttätig auch. Ist das so? Teils. Also man kann jetzt nicht sagen, alle Ultras sind gewalttätig, so wie Hooligans. Bist du gewalttätig? Beim Fußball, ja. Ja, was heißt denn beim Fußball? Wann genau beim Fußball? Ja, wenn sich halt die Situation ergibt, ne, sei es jetzt, ob es ein 1 gegen 1 ist, ob mich einer schräg anguckt von einer anderen Mannschaft. Ach so. Also es geht dann von Fan zu Fan geht's dann. Richtig, genau. Und wenn halt gegen die Polizei. Ne? Ja. Wie lange, 10 Jahre sagst du, machst du das schon? Oder bist du dabei? Ja, seit 10 Jahren bin ich in der Szene drin und ja, so seit... Gab es schon heftige Schlägereien? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das auf jeden Fall mit Krankenhaus und alles. Jetzt klingelt es hier schon wieder. Ich merke schon. Sollen wir uns vertagen? Ja, besser ist es. Okay, wir rufen dich nochmal an und dann machen wir einen Termin aus. Ich würde gerne mit dir wirklich reden, ja. Marvin. Okay, alles klar. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Ja. Tschüss. Das machen wir entweder heute noch, wenn es klappt, was ich jetzt fast vermute, dass es nicht klappt, aber sonst machen wir es auf jeden Fall morgen. Ich muss und möchte gerne mit ihm reden. Mareike. Mareike ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei dir klingelt kein Telefon jetzt. Nein. Mareike, was geht's bei dir? Ich rufe an wegen einem vorherigen Anruf in einer anderen Sendung. Ein Mann mit Panikattacken. Ja. Ich muss dazu sagen, ich nehme deine Sendung auf DVD, weil ich nachts normalerweise schlafe zu der Uhrzeit. Ja. Ich habe dir das gerade vorhin geschaut und ich weiß nicht, wie es von letzter Woche oder so. Jedenfalls wollte ich eigentlich gerne Tipps geben an ihn und andere mit Panikattacken. War das, wir hatten vor kurzem einen Anrufer, der die Panik hatte, dass er stirbt. Mhm. Meinst du diesen Anrufer? Genau den. Also die Panik vor dem Tod, einfach zu sterben, genau. In irgendeiner Situation. Ja. Mhm. Hast du das auch? Ja, ich habe es noch ein bisschen, ich hatte es ziemlich schlimm. Ja. Es hat vor einem Jahr angefangen. Auch die Angst vorm Sterben. Genau. Oder die Angst umzukippen. Oder bei mir hat es angefangen beim Autofahren auf heiterem Himmel. Mhm. Eben auch, wie er erzählt hatte, ich habe hyperventiliert, ich habe Herzrasen gekriegt, Schwindel und Schweißausbrüche und war dann im Auto. Und dann war halt in Zukunft immer der Gedanke, wenn ich jetzt das wieder beim Autofahren kriege, dann bin ich eine Gefahr für mich und für alle anderen auch, wenn ich dann beim Fahren umkippe. Und klar, kann man ja auch Angst haben. Ja, genau. Und dann hat sich das so hochgesteigert, bis ich dann auch zu Hause immer Panik hatte. Immer Panik, dass du... dass irgendwas passiert, dass ich umkipp, dass ich einen Herzinfarkt krieg, einfach auf der Stelle stirb, aus welchem Grund auch immer. Also das dass sich die Attacken so schlimm anfühlen in dem Moment, wenn sie da sind. Mhm. Du hattest nicht nur Angst vor den Attacken, sondern du hattest dann auch zu Hause diese Attacken? Ich hatte die dauernd. Und wie und kann auch die Angst davor. Wie kann man sich das vorstellen? Du kriegst zu Hause dann Herzrasen und also es fängt an mit atmest wahnsinnig, ja. Dann Herzrasen, was nicht wirklich so ist, weiß ich jetzt, aber es fühlt sich so an. Mhm. Es fühlt sich auch so an, wie wenn das Herz nicht im Takt geht. Ja. Und dass man es ganz stark spürt und dann fängt man an zu hyperventilieren, dann wird es einem schwindelig und schlecht und weiche Knie und am Ende wird man umfallen. Und man kippt dann und du bist dann auch umgekippt. Ich bin einmal nur wirklich umgekippt, die anderen Male war es immer nur so, ich weiß nicht, kurz davor oder vielleicht auch nur die Angst, dass es passiert. Taumelig vielleicht so. Ja, so. Und wie lange hat denn so eine Attacke immer angehalten? Entweder solange die Situation war, also zum Beispiel solange ich im Auto saß, bis ich raus bin. Naja, ich meine jetzt zu Hause. Wie lange hat... Das war dann irgendwann so ein Dauerzustand. Das war dann so eine grundsätzliche Angespanntheit, die gar nicht aufgehört hat. Aber ich meine, wenn so ein akuter Anfall gewesen war, der kann ja nicht ewig andauern. Nee, die gehen so 5 Minuten vielleicht. 5 Minuten, ja. Und das war immer verbunden mit der Angst, jetzt sterbe ich. Genau. Mhm. Mit der Angst, ich bin alleine, keiner wird es mitkriegen, wenn jetzt was passiert. Und du hast jetzt einen Weg da rausgefunden? Mhm. Erzähl. Da habe ich mich in die Psychiatrie eingewiesen. Also erstmal habe ich ein Dreivierteljahr mich mit Medikamenten total voll geballert. Mhm. War dann nur noch in so einem gedämpften Zustand, bin auch nicht mehr arbeiten gegangen, nicht mehr aus dem Haus raus, gar nichts mehr. Mhm. Und dann bin ich in die Psychiatrie, weil ich nicht mehr wollte, dass es so weitergeht. Also du lebst alleine, du bist... Ich habe einen Partner. Aber du lebst in der Wohnung alleine? Ich lebe mit ihm zusammen, aber der war dann arbeiten den ganzen Tag und ich war dann halt viel alleine. Ah ja. Und ja, das ging dann nicht. Dann bin ich in die Psychiatrie gegangen, wo ich echt Probleme hatte, erst vorher da reinzugehen. Da muss ich erstmal an alle sagen, also Psychiatrie ist lang nicht so, wie man sich vorstellt. Ja, das muss man immer wieder sagen. Was passiert ist, das sind so tolle Leute. Erstmal wird man da völlig verstanden. Mhm. Man kommt sich immer so außerirdisch vor, weil es gibt keine begründete Angst. Mhm. Bist du dann in der Psychiatrie auch mit, bist du mit Medikamenten behandelt worden? Nee, die wurden im Gegenteil, die wurden abgesetzt. Ah ja, und was haben die in der Psychiatrie mit dir gemacht? Die haben mir Wege gezeigt, damit klarzukommen. Und zwar waren das eine Meditations-Achtsamkeitsübung, sich zum Beispiel auch als Tipp jetzt auf seine Sinne zu konzentrieren, zum Beispiel sehen, dass man irgendwie eine Blume anguckt und die sich für sich beschreibt. Mhm. Die Blätter, die Blüten, die Stängel, die Farben, alles. Also eine ganz stille... Dass man damit beschäftigt. Ja, eine ganz stille, harmlose... geistige Tätigkeit quasi. Genau. Mhm. Also sich voll auf was anderes konzentrieren. Ja. Oder das Gegenteil, radikale Akzeptanz, voll reingehen in die Panik und sich beschreiben, was man gerade alles spürt. Hattest du denn in der Psychiatrie auch nochmal Panikattacken? Das hat sich da sogar noch verschlimmert. Ach so. Erstmal. Wie lange warst du in der Psychiatrie? 3,5 Monate. Und als du dann entlassen wurdest, war es weg? Da hatte ich panische Angst, ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe dir angefleht, dass du mich da behalten. Achso, du wolltest ja gar nicht weg. Ich wollte nie wieder weg. Das war dann schon Hospitalismus, also die haben mich dann rausgezwungen, weil... Und wie war es dann, als du dann wieder in deinen Alltag kamst? Wie war das? Es ging. Ich hatte seitdem nicht eine Panikattacke mehr. Ich bin jetzt seit September raus. Oh, das ist aber eine tolle Leistung. Ja, das geht. Seit September keine Panikattacke mehr? Keine Panikattacke mehr, keine Medikamente mehr, außer in ganz... speziellen Situationen, mal ausnahmsweise eine oder so. Das ist aber eine tolle Erfolgsgeschichte, ne? Wenn es dir vorher so schlecht ging und du so zurückgezogen gelebt hast, deshalb. Ja, und jetzt mache ich alles wieder. Auch das Ding ist, wenn man Panik hat, dann darf man fängt an, sich zu drücken, vor allem, wovor man Angst hat. Ja. Was am Ende dann alles ist. Ja. Das Ding ist aber, man muss alles trotzdem machen. Das ist nichts, was wird jeder Psychologe einem sagen, jede Klinik macht das mit einem. Mhm. Man übt die Situationen, vor denen man Angst hat, man muss da reingehen und einfach mit der Zeit lernen, dass es besser wird oder dass nichts passiert. Hatte ich das gerade richtig verstanden, dass du in der Endphase, als es ganz schlimm war, auch nicht mehr arbeiten gehen konntest? Ich bin ein ganzes Jahr lang nicht, also ganzes Jahr am Anfang, nicht. Ganzes Jahr nicht arbeiten gewesen. Und gehst du jetzt wieder arbeiten? Ja, Vollzeit. Vollzeit, was machst du? Ich arbeite bei einer Unternehmensberatung. Bei einer Unternehmensberatung. Und das funktioniert auch alles ganz normal, der Alltag, der Job, das Kontakt mit dem Kunden? Ja. Nur der Weg zurück, also mit dem Bus fahren, das mag ich immer noch nicht so sehr. Mhm. Da lenke ich mich dann mit Telefonieren ab. Also es ist noch nicht perfekt, überhaupt nicht. Gibt es einen Trick, wenn du jetzt irgendwie in irgendeine Situation kommst und du merkst, ich bin doch kurz davor, wieder eine zu bekommen? Gibt es da einen Trick, sich dann doch davor zu schützen? Ich habe ganz viele Hilfsmittel, entweder eben auf meine Sinne mich konzentrieren. Hm. Da habe ich ganz scharfe Chili-Gummibärchen zum Beispiel. Was hast du ganz scharfe? Raus. Chili-Gummibärchen. Gummibärchen? Oh, ja. Aha. Die gibt es im Süßigkeitenladen. Die sind so furchtbar scharf, da denkt man erstmal nur auch scharf, scharf, scharf und nicht mehr Angst, Angst, Angst. Ach, das ist ja lustig. So kann man sich davon ablenken. Ja, oder ich habe ein Fläschchen Ammoniak dabei. Immer. Das ist ja cool. Ich habe mir gezeigt, da riecht man dran, das haut einem die Füße weg. Ja. Das ist so ätzend und da denkt man auch erstmal an nichts anderes mehr, außer an diesen ätzenden Reiz. Das ist ja ein toller Trick, das finde ich ja super. Ein Fläschchen Ammoniak. Kann man in der Apotheke holen, ja. Man schnuppert da dran und ist dann mit anderen Sachen erstmal beschäftigt, als mit der Panikattacke. Ja. Das ist ja super. Kann man eigentlich gar nicht ertragen, den Geruch. Ja. Und dieses Fläschchen hast du immer bei dir? Das habe ich immer in der Handtasche, ja. Ja. Hab's nicht mehr gebraucht seitdem, aber das war am Anfang eine totale Hilfe. Hast du noch so einen Trick auf Lager? Ja, eben die fünf Sinne, dass man sich zum Beispiel was anguckt, ganz intensiv, oder hört, was man alles hört. Und ja, okay, aber das könnte vielleicht schon ein bisschen heikel sein. Mit dem Ammoniak, das überzeugt mich sofort. Da greift man in die Tasche, hält es unter die Nase und schon geht es einem wieder besser. Schmerzreiz, zum Beispiel 5 richtig spitze Kieselsteinchen in die Schuhe legen. Ah ja. Wenn man zum Beispiel einen schweren Gang vor sich hat, wovon man Angst hat, dann nimmt man die Kieselsteine in die Schuhe. Ach. Da hat man auch wieder nur Schmerz, Schmerz, Schmerz und nicht Angst. Achso, also wenn man Angst hat, irgendwo hinzugehen, Steinchen in die Schuhe, weil man dann von den Steinchen abgelenkt ist. Genau. Haben die dir das in der Psychiatrie beigebracht? Ja. Super. Und da gab es so viele, die mit Steinchen in den Schuhen rumspaziert sind. Das finde ich super. Das überzeugt mich sehr. Ist vielleicht besser als 1000 Sachen irgendwie zu bereden. Und noch besser als Tabletten. Also ich hatte, wo ich reinging, kam ich mit 8 Tabletten rein. Ja. Das ist kein Zustand, wenn man so voll getrönt rumläuft. Und auch was der Anrufer da erzählt hatte, das sind so starke Tabletten, die er bekommen hat. Ja. Die dürft kein Arzt verschreiben. Ja, dauert ein Dreivierteljahr, wenn man da wieder wegkommen will, das ist furchtbar. Ja, ich glaube, er hat Tavor genommen oder sowas. Genau. Also, 8 Hammerdinge. Ja. Weißt du, noch schneller weg. Dass ich mich freue, dass du anrufst. Wir haben, das ist ja eine tolle Erfolgsstory, die du uns da beschrieben hast. Ja. Ich habe schon so oft mit Panik- oder Angstpatienten gesprochen, die sich über Jahre und Jahre quälen und das irgendwie nicht schaffen. Und du hast es geschafft. Und man muss einfach den Mut haben in die Psychiatrie. Man muss den Mut haben. Und man muss es auch selbst wollen. Ja. Und man muss sich auch vielleicht auf Dinge einlassen, die einem vielleicht erstmal ein bisschen absurd erscheinen, wie Steinchen in die Schuhe tun oder so. Ne? Genau. Ja. Super. Mareike, vielen Dank. Ich glaube, dass du da jetzt vielen Leuten einen Anstoß gegeben hast. Das glaube ich aber auch ganz sicher. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch. Tschüss. 0800 220 5050 um 1.44 Uhr, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Wir haben heute natürlich auch wieder eine Freithemennacht, wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da meldet euch oder mailt uns domian@wdr.de. Morgen auch frei, wie immer freitags. Ihr könnt, wenn ihr das noch nicht wissen solltet, gerne immer ab 0 Uhr hier schon anrufen. Dann sind die Leitungen geschaltet. Und wenn ihr ein bisschen mehr und ausführliche Informationen über uns, über diese Sendung hier haben wollt, dann klickt doch ganz einfach mal auf nachtlager.de. Nachtlager.de. Dominik, 20, guten Morgen. Morgen. Jo, du bist da. Um was geht's bei dir, Dominik? Ja, also ich bin seit einem halben Jahr pokersüchtig. Pokersüchtig? Ja. Das heißt, du spielst online oder wie? Nein, in der Kellerbar mit Kollegen. Ach so. Illegal, ne? Ja. Ja. Seit wie lange? Seit dem Jahr? Wie bitte? Ich habe gar nicht verstanden. Seit einem Jahr oder? Ein halben Jahr. Ein halben Jahr. Wie fing das an? Ja, also am Anfang haben wir halt immer mal so ein bisschen gespielt und ich habe am Anfang auch gewonnen und es wurde mittlerweile immer mehr. Bis jetzt spielen wir sogar dreimal in der Woche. Mhm. Dreimal in der Woche, wie viele Stunden? Die Nacht durch komplett. Die Nacht durch. Wie viel Kohle schon verspielt? Bis jetzt habe ich 1000 Euro minus bei der Bank. Schon eine ganze Menge, ne? Ja. Was machst denn du so im Leben sonst? Ja, ich habe auch nicht so viele Freunde jetzt gerade. Ja. Und. Hast du einen Job? Hast du einen Job? Ja, ich bin Fleischer. Fleischer? Mhm. Ja. Bist du in der Lehre oder hast du ausgelernt? Noch in der Lehre, aber mein Ausbildung stand auch schon auf der Kippe. Warum? Weil ich einfach von der Berufsschule aus komplett verschlafen war und die haben schon mehrmals angerufen im Betrieb und der Betrieb hat mir schon 2 Abmahnungen gegeben. Verstehe. Du bist natürlich dann völlig müde und alle. Ja. Und wenn man eine Ausbildung zum Fleischer macht, hat man auch gerade nicht die riesengroßen Einkünfte im Monat. Nee, 450 Euro jetzt ungefähr. Mhm. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja, noch, aber mein Lebensmittel kaufe ich mir selber, dafür muss ich nichts in Miete bezahlen und es ging auch schon so weit, jetzt den Monat habe ich auch schon meine Gutscheine vom Rewe, wir kriegen halt immer Urlaubsgeld, das wird ein Gutschein gegeben und die habe ich verkauft für Geld, da ich spielen konnte. Wer weiß denn davon? Noch keiner. Deine Eltern wissen es auch nicht? Nein, auf keinen Fall. Diese Leute, mit denen du da spielst, kennst du die schon lange? Nein. Ich hab das auch nicht. Also wir haben am Anfang immer mit Kumpels gespielt und dann irgendwann hat sich mal einer angesprochen, dass wir da im Keller immer spielen. Und dann hat sich richtig gepackt und jetzt ist es schon eine Sucht. Ja. Hm. Du spielst mit deinem Leben hohes Risiko, ist ja klar, ne? Das weiß ich. Mann. Du hast eine Ausbildung und das kann sein, dass die ganze Ausbildung dass alles kaputt geht. Ja, also es ist bei mir schon mittlerweile richtig heftig. Was hast du denn, also dir ist klar, dass du in einer heiklen Situation bist? Das ist mir so einigermaßen klar, gerade wegen der Ausbildung. Dir ist klar, dass du dir vielleicht deinen ganzen Zukunftsweg erstmal kaputt machen kannst dadurch? Ist dir klar? Ja. Mhm. Was hast du denn so in den letzten, ich sag mal so in den letzten Wochen unternommen, vielleicht dagegen zu steuern? Weil Kollegen halt immer mehr Geld angepumpt. Und das ist immer mehr geworden, es wird nicht weniger. Nein, das ist ja kein Gegensteuern, Geld anzupumpen. Was hast du dagegen? Gar nichts. Gar nichts. Du hast es einfach so laufen lassen. Ja. Bist da hingegangen weiterhin, hast dir Geld gepumpt und jedes Mal aufs Neue alles lief so, wie du es beschrieben hast. Mhm. Leider. Und nun? Bei der Sparkasse zum Beispiel auch. Und bei Freunden auch viel Geld. Du hast bei der Sparkasse 1000 Euro Schulden. Ja. Und bei Freunden, wie viel? Ich weiß es nicht genau. Ein Kollege wartet noch drauf, das sind auch 250 Euro und das wird immer mehr statt weniger. Also es wächst ja alles über den Kopf? Mittlerweile ja. Dass die Sparkasse die... Ich habe keinen Überblick mehr. Wie? Ich habe keinen Überblick darüber mehr. Was sagst du denn deinen Freunden oder Bekannten, wofür du das Geld brauchst? Ja, zum Beispiel für Autoreparaturen oder sowas. Hast du ein Auto? Ja. Wie alt ist das Auto? Das Auto ist jetzt 95er Baujahr. 95? Ja. Ist auch nicht mehr so viel wert. Nee, also ich habe selber nur für 300 Euro gekauft, aber neulich war es beim Pokern auch zum Beispiel so, da ich dann fast die Autoschlüssel auf den Tisch gelegt hätte. Mhm. Wie kommt es denn, dass die Bank dir 1000 Euro gegeben hat? Indem ich bei mir das schriftlich abgeklärt habe, dass ich einen Kredit machen kann. Ach so. Und das ist der dreifache Monatslohn. Mensch, Dominik, du musst aber jetzt sowas von die Handbremse, die Notbremse ziehen. Sonst gehst du mit dem Strudel unter. Was ist die Notbremse? Das weiß ich nicht. Ich weiß es. Was wäre das? Ja, die allererste Notbremse ist, da nicht mehr hinzugehen. Das ist die allererste Notbremse. Aber radikal. Wann warst du das letzte Mal da? Dienstag. Dienstag. Wann hast du hier geplant? Am Freitag. Morgen. Also morgen. So, morgen gehst du da nicht hin. Okay. So. Und dann muss man überlegen, wie du mit den Schulden klarkommst. Da gehst du am besten zu einer Schuldnerberatung. Das ist ja noch vielleicht überschaubar. Aber gibt's da welche? Bitte? Wo gibt's da dann so eine? Ja, das sagen wir dir gleich. Mir ja. Kommt es jetzt erstmal darauf an, dass du für dich eine Entscheidung triffst. Wenn du keine klare Entscheidung für dich triffst, kannst du alles vergessen. Können wir auch gleich aufhören zu reden. Dir muss klar sein, dass du dich da voll in die Scheiße rein begibst. Oder bin ich schon. Du bist schon drin, ja. Dass du ich bin so mitten am Abgrund meines Lebens. Also es geht nur noch der Grund mittlerweile. Die Freundin hat Schluss gemacht wegen Pokern und so. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Die Freundin hat Schluss gemacht? Ja. Dann hat die das doch mitbekommen, dass du das gemacht hast, oder? Ja, wir haben uns ja gestritten, dann sie hat das irgendwann mal rausbekommen und ja. Wir sind richtig heftig. Mhm. So, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Okay, dann muss es denen nicht aufs Butterbrot schmieren, dann muss ein anderer Weg gefunden werden. Ja. Klar ist nur, dass du deine Zukunft. Macht dir dein Beruf Fleischer Spaß? Das macht mir 100% Spaß, also das läuft super zur Zeit alles. Also. Umso wichtiger ist, dass du es zu Ende führen kannst und hinterher dann auch richtig in den Beruf reingehen kannst. Ja. Es hängt alles am seidenen Faden im Moment, Dominik. Es kann sein, dass die dich in Kürze rausschmeißen, dann hast du keine Ausbildung und bist aus deinem Beruf raus. Das darf nicht passieren. Es kann sein, dass du immer noch weiter runterrutschst mit den Schulden und es dich irgendwann völlig auffrisst. Es kann auch sein, dass du irgendwas Kriminelles machst, um an Geld zu kommen. Das ist jetzt ich stand schon kurz davor. Aha, was wolltest du machen? Bei uns in die Kasse greifen. Ja. Dir ist klar, was für ein Wahnsinn das ist, ne? Bisher ist dein Leben doch alles ordentlich gelaufen, ne? Ja, so mit der Ausbildung hat es auch angefangen, da habe ich am Anfang nur gelogen und da bin ich mittlerweile auf dem besten Weg raus. Ich habe nicht verstanden. Was hast du da gemacht am Anfang? Am Anfang nur gelogen. Gelogen? Bisschen angelogen und Fehler zu vertuschen und sowas. Aber hat sich wieder hingebogen. Ja. So. Also es ist nie zu spät für einen Anfang. Und es ist nie zu spät, auch wenn man schon ziemlich weit runtergerutscht ist, zu bremsen. Das kannst du jetzt noch schaffen. Mhm. Du versprichst mir, dass du morgen da nicht mehr hingehst. Ja, ich werde es versprechen. Und wenn es dir in den Fingern britzelt, dann überleg dir, was du anstelle dessen machst. Nimm dir irgendwas vor. Aber geh nicht dahin. Ja. Dann werden wir dir jetzt gleich, wir rufen dich zurück, werden wir dir eine Schuldnerberatung geben. Da musst du dann auch so schnell wie möglich einen Termin machen und hingehen. Das werde ich machen. Ja, dann kannst du da bist du mit Fachleuten, dann musst du denen alles offenlegen, was los ist. Und da stehst du dann auch weiter unter Zugzwang, dass du alles ordentlich abwickelst demnächst. Ja. Vielleicht geht es gut. Ich glaube, es geht gut, vor allen Dingen, wenn du es wirklich willst. Dann wird ja, es ich will das auf jeden Fall, weil ich habe so keinen Bock mehr auch. So. Und dann wird es auch gut gehen, Dominik. Wenn du es willst, geht es gut. Ich garantiere es dir. Wenn du es willst, wird es gut gehen. Ja. So, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich an wegen der Schuldnerberatung und alles Weitere dann im Hintergrund noch und dann musst du es in die Hand nehmen. Alles klar. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Pass mal auf. Ja. Und ich würde gerne mit dir vielleicht in einem halben Jahr nochmal telefonieren. Alles klar. Und dann sagst du mir, ich bin der Dominik, pokersüchtig und ich möchte wissen, was aus der Geschichte geworden ist. Wenn du nicht durchkommst, dann mail uns. Ich möchte auf jeden Fall gerne mit dir nochmal reden. Also definitiv dann nochmal telefonieren. Okay, sehr gerne, möchte ich. Alles klar. So, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke. Okay, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Heike. Und Heike ist 64. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Heike, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich seit 15.12.2008 verwitwet bin, im Internet in 2010 gesurft habe und mir jemanden ausgesucht habe, einen Kontakt versucht habe und seitdem kribbelt es bei mir im Bauch. Was ja nicht schlecht ist. Nein, das ist nicht schlecht. Es ist so schön und ja, ich habe es nicht erwartet. Und zwar ist es ein Ausländer, ein Iraner. Mhm. Ich habe, als ich 21 war, schon mal einen Iraner Arzt, mit dem war ich schon mal befreundet. Und als ich die Stimme hörte, bin ich genauso zerschmolzen wie damals. Also, ihr habt schon miteinander telefoniert? Wir haben miteinander telefoniert, genau. Aber noch nicht getroffen? Doch. Wir haben uns kurze Zeit danach am 16. schon getroffen, am 16. Februar, also Valentinstag war am 14., ja? Ja. Und am 16. haben wir uns getroffen und ja, seitdem kribbelt es bei mir im Bauch. Und seitdem bin ich ganz, ganz, ganz eng befreundet. Nur die Konflikte fangen jetzt an insofern, weil ich mit ihm auf Segeltörn gehen soll. Ja, wie alt ist er eigentlich? Und er hat eine Katze und ich habe eine Katze. Seine Katze kommt mit, meine Katze muss zu Hause bleiben. Und das ist schon mal ein Thema. Ich habe noch ein Wochenendgrundstück, was auch relativ ja bewirtschaftet werden müsste. Ja. Und ich habe heute mit meinem Sohn gesprochen. Der hat gesagt, ja, okay, wir würden versuchen, mir das zu ermöglichen, dass A, Katze, B, mein Wochenendgrundstück, beziehungsweise würde ich das versuchen, durch einen Gärtner noch zu regeln, ja, hinzukriegen. Sag mal, erstmal nochmal, wie alt ist er? Er ist auch genauso alt wie ich, 64. 65. Wieso kann er seine Katze mitnehmen und du nicht? Ein Iraner kann das immer, weil das eine Persianerkatze ist, meine nicht. Meine ist eine ganz normale Hauskatze. Wie, und die vertragen sich nicht miteinander oder wie? Weiß ich nicht, wir haben es noch nicht probiert. Ich habe gesagt, ich möchte es gern probieren, aber ja, da bin ich ein bisschen auf Granit gestoßen. Ach, also er will nicht, dass du deine Katze mitnimmst? Nein, noch nicht offiziell, nein. Ich habe es versucht, den ja gestartet, aber es ist mir noch nicht gelungen. Aber ist das nicht für eine Katze eine Qual auf einem Segeltörn, auf dem Schiff? Seine Katze macht das mit. Und würde deine Katze das auch mitmachen? Nein, meine nicht, nein. Ich glaube auch, ich habe nicht viel Ahnung von Katzen, aber so, ich würde denken, das widerspricht der Katze völlig. Nicht, außer diesem Segeltörn gibt es ja noch ein paar Wochen mehr im Jahr. Mhm. Und in der Zeit muss meine Katze hier ziemlich alleine sein und die mautz mich ja recht häufig an, wenn ich jetzt mal wieder in die Tür reinkomme und sage, hier bin ich. Wie lange bist du denn auf Segeltörn mit dem Mann? Ja, 3 Monate. Ach so, 3 Monate. Unterwegs sein, ja. 3 Monate. Ja, gut, das da muss man schon was organisieren. Also die Katze ist das Hauptproblem? Oder das Grundstück auch? Das Grundstück könnte ich unter Umständen noch in Ordnung bringen, ja. Aber die Katze ein bisschen schon, ja. Hm. Und ich habe es versucht, aber das Allgemeine so... Bitte? Das Allgemeine? Das Allgemeine oder ja, soll man darauf eingehen, soll man mehr Kompromisse machen, soll man rigoroser sein? Im Grunde ist es eine, ja, für mich ist, muss ich sagen, etwas angeknüpft an meine Liebe, die ich mal hatte mit 21 und ist eigentlich ein schönes Gefühl. Also du bist verliebt? Ja, richtig. Du bist verliebt? Ja. Und das ist schon eine tolle Sache und das ist alles nicht so einfach zu finden. Ja. Also kann man sich freuen. Hast du das Gefühl, dass er eher so ein bisschen macho ist und bestimmt, wo es lang geht? Das schon? Ja, das auf jeden Fall. Das ist bei mit der Katze ja so ein bisschen auch so, ne? Ja. Ja. Nicht aber mit der Katze, also wenn wir einkaufen fahren, dann fahre ich den Wagen. Ne? Ja. Du fährst den Wagen. Achso, den Einkaufswagen fährst du. Den Einkaufswagen, ja, natürlich vollgeladen. Und der Herr geht dann eben her. Sozusagen, ja, genau. Ja, das sind natürlich die kleinen Kämpfe, die man dann führen muss und dass du da nicht zu sehr untergebuttert wirst. Nein, richtig. Aber im ersten Moment ist man natürlich, wenn man überhaupt schon mal wieder verliebt ist, ne, gibt es natürlich, versucht man darauf einzugehen. Wie ist denn der Sex zwischen euch beiden? Gut. Gut? Ja. Wie lange hast du keinen guten Sex mehr gehabt? Ganz lange. Ganz lange? Ganz, ganz. Oh, dann hat das natürlich auch ein großes Gewicht, ne? Ja, richtig, genau. Das muss ich ehrlich sagen. Weißt du, mit der Katze, das tut mir so ein bisschen leid, aber irgendwie schlägt mein Herz dann mehr für dich und die Liebe, dass ihr das irgendwie mit der Katze hinkriegen musst. Mhm. Und ich beglückwünsche dich, dass du einen Mann gefunden hast, dass du tollen Sex hast. Mhm. Und würde dir einfach nur sagen, begib dich in dieses Abenteuer, aber sieh zu, dass du da auch mit erhobenem Haupt dabei bist. Ich meine, ne? er hat natürlich auch andere Gedanken, so Punkte Frauen, ne? Also ja, da hat er ja vorher auch eine ganz große Latte noch davor gehabt, ne? Ja. Wenn ich da nun als Einzelkämpfer nun rauskommen würde, wäre es schon für mich ein Positivum. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir nie zugetraut. Also ich finde, du solltest dich auf das Abenteuer einlassen. Ja, okay. Und es vor allen Dingen genießen. Ja. Und das alles mitnehmen, was du da kriegen kannst. Ja. Okay. Und da muss der Macho mal ein bisschen zurückstecken. Und deine arme Katze, da müssen wir irgendeine Lösung finden. Ja. Das arme Ding. Versuch das ja. Mann. Heike, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke dir, Domian. Ich höre oder ich sehe dich des Öfteren im Bett, wenn ich alleine gewesen bin. Jetzt ja nicht mehr. Von daher. Genieße dein Glück, liebe Heike. Dankeschön. Tschüss, Domian. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann. Und wir sind morgen um 1 Uhr wieder da. Um 1 bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.